Einheit 7. B. Übung 3a. Ich begrüße jetzt im Studio Dr. Fritz. Er ist Personalmanager und Karriereberater und hält häufig Vorträge in den Berufsinformationszentren. Herr Dr. Fritz, viele Bewerberinnen und Bewerber haben Angst vor Vorstellungsgesprächen. Ja, das stimmt. Wenn ein Bewerber eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch bekommt, freut er oder sie sich zunächst über die Einladung. Aber dann rückt der Termin für das Gespräch immer näher und viele Kandidaten bekommen Angst. Nervosität vor einem Vorstellungsgespräch ist aber normal. Wie läuft ein Vorstellungsgespräch eigentlich ab? Jedes Gespräch ist anders. Aber es gibt bestimmte Phasen und Themen in den Gesprächen, die in fast jedem Bewerbungsgespräch vorkommen. Das heißt, die meisten Vorstellungsgespräche verlaufen nach einem ähnlichen Muster? Genau. Die meisten dauern zwischen 30 und 60 Minuten. Jedes Gespräch beginnt mit einer Begrüßung. Man gibt sich gegenseitig die Hand. Eine typische Frage in dieser Phase ist: Haben Sie gut zu uns gefunden? Oder auch: Wie war Ihre Anreise? Diese Fragen gehören zum Smalltalk. Hier sollten die Bewerber freundlich antworten und ein bisschen plaudern. Und was passiert nach der Begrüßung? In der Regel werden die Bewerber auch gefragt, ob sie etwas trinken möchten. Bewerber sollten immer mit einem Ja antworten. Meistens bietet man Wasser, Säfte, Kaffee oder Tee an. Und jetzt ist man in der Kennenlernphase. Häufig kommt dann die Aufforderung: Dann erzählen Sie doch einmal kurz etwas von sich. Wie lange sollte denn diese Selbstvorstellung dauern? Nicht länger als 2 oder 3 Minuten. Sie fassen hier Ihren Lebenslauf zusammen und sagen, wer Sie sind, was Sie können, welche Stärken Sie haben und was Sie beruflich wollen. Das müssen die Bewerber natürlich vorher auch üben. Dann müssen die Bewerber doch auch Fragen beantworten. Natürlich. Es gibt beispielsweise Fragen zum Lebenslauf oder zu den Stärken und Schwächen. Die Personalchefs stellen auch oft noch Fragen, welche Kenntnisse bringen Sie für die Stelle mit, warum möchten Sie bei uns arbeiten oder wie arbeiten Sie am liebsten? Da bin ich froh, dass ich mich nicht auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten muss. Und was kommt nach der Selbstvorstellung? Dann stellt sich das Unternehmen kurz vor, also die Produkte und Dienstleistungen. Und natürlich wird auch die Stelle beschrieben, für die ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin gesucht wird. Und wie geht es dann weiter? Jetzt kann der Bewerber selbst Fragen stellen. Ja, und dann erfolgt die Verabschiedung. Nach dem Vorstellungsgespräch sollten sich die Bewerber übrigens in einer Mail für das Gespräch bedanken. Vielen Dank, Herr Dr. Fritz, für die Informationen. Jetzt geht es weiter mit Musik. Wir haben für Sie